تعلمون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ich sitze da, ach, ich könnte nehmen. Diese Ding. Ja, bitte machen. Komm schon, Tickle. Komm rein. Macht so ein Kreis besser, als wenn einer ausgeschlossen ist. Ich begrüße unsere speziellen Gäste, aber trotzdem müssen wir leider schnell im Programm weitermachen, weil wir heute ein bisschen ein längeres Thema haben und wir wollen inshallah Maghrib rechtzeitig beten in der Masjid. Aber nach dem Unterricht kann man sich immer noch herzlich begrüßen. Heute machen wir mit dem Fiqh-Unterricht weiter. Und zwar geht es heute um eine Sache, die sehr wichtig ist für eigentlich jeden Muslim. Das ist sehr wichtig, aber wenn man diese Sache nicht weiß, kann man normalerweise kein Vorbeter sein. Ja, wenn man diese Sache nicht weiß, kann man normalerweise kein Vorbeter sein. Deswegen, manche Brüder besonders gut die Ohren spitzen. Wenn sie es wissen, Alhamdulillah, aber ich bin davon eigentlich sehr stark überzeugt, dass die meisten diese Angelegenheit nicht wissen. Und zwar geht es um Sujud as-Sahu, ja? Um die Niederwerfung der Vergesslichkeit, wie das durchgeführt wird, wann es durchgeführt wird, vor dem Salam, nach dem Salam und so weiter. Bi'idhnillah, jeder kann sich davon was nehmen, wenn er es auch weiß, kann er sein Wissen auch auffrischen, inshallah. Oder natürlich auch was ergänzen, wenn hier was fehlt. Ja, bitteschön. Ich mach weiter, beeil dich bitte. Alles digitalisiert, kannst alles zurückspulen. Zu schreiben, leider. Und wie gesagt, viele Menschen und sogar auch viele Imame machen in diesem Punkt Fehler. Viele Imame machen sogar in diesem Punkt Fehler. Und falls es Fragen gibt, schreibt das bitte auf und wir machen das dann vielleicht nach dem Aksham, nach dem Maghrib-Gebet, damit wir rechtzeitig in der Moschee beten. Aber wenn es Fragen gibt, ich werde immer so Stopps machen, dass ihr ein bisschen denken könnt, wo es so halt zu denken gibt. Und dann könnt ihr inshallah schreiben. Und was noch schlimmer ist, viele Menschen geben diesbezüglich Fatawa bezüglich Sujudu Sahu und machen das nach ihrem Kopf. Und das ist natürlich noch schlimmer. Was ist As-Sahu? Was ist Sujudu Sahu? Was ist das? Die Definition davon ist, dass es zwei Niederwerfungen sind, die von dem Betenden gemacht werden, die von der Person, von der betenden Person gemacht werden, um die Mängel oder Defizite, die er im Gebet gemacht hat, auszugleichen bzw. wieder gut zu machen. Und nicht nur das, und um den Shaitan zu nötigen und um Ar-Rahman zufriedenzustellen. Ja? Das ist die Definition von Sujud as-Sahu. Wie können Fehler im Gebet gemacht werden? Wie können Fehler im Gebet gemacht werden? Es können, was jetzt hier, wir sprechen nur über Sujud as-Sahu. Es können natürlich auch andere Fehler, das wird ein extra Kapitel, inshallah, werden wir machen, Fehler im Gebet, was die Menschen Fehler im Gebet machen. Aber was wir jetzt meinen, wenn wir über Fehler im Gebet sprechen, nur bezüglich Sujud as-Sahu. Ja, die Niederwerfung der Vergesslichkeit. Und zwar gibt es drei Sachen, was hier beachtet werden müssen. Und diese Unterrichte über Sujud as-Sahu werden vielleicht 5 Unterrichte, Allahu alam, weil das ist ein langes Thema. Es gibt drei Sachen, was hier gemacht werden kann. Einmal kann man Dinge im Gebet unterlassen. Egal, ob es jetzt von Säulen, von den Pflichten oder von den Sunnan, von den freiwilligen Sachen sind. Ja, man kann diese Sachen unterlassen. Von Säulen, von Rukun, von Wajibat oder von Sunnan. Das kann man unterlassen. Das ist eine Kategorie. Dann kann man etwas hinzufügen. Auch von Rukun kann man was hinzufügen, von Wajibat oder von Sunnan. Und man kann Zweifel haben. Habe ich was weggelassen oder habe ich was hinzugefügt? Man kann sich unsicher sein. Mehr gibt es nicht als diese drei. Diese drei. Und all diese drei werden als Fehler oder Mängel angesehen. Wenn man was weglässt, wenn man was hinzufügt oder wenn man Zweifel hat. Und was wir noch gesagt haben, ist, also das sind die Fehler, wir haben ja die Definition gesagt, Fehler, das können Fehler sein, die mit Sujud al-Sahwi beseitigt werden. Dann haben wir gesagt, um den Shaitan zu nötigen. Ja? Und denn der Shaitan ist die Ursache für diese Fehler. Der Shaitan ist die Ursache für diese Fehler. Denn Shaitan kommt zu einer Person und sagt ihm, erinnere dich daran oder denk an jenes und dieses und dies und das und jenes, bis die Person abgelenkt ist und etwas unterlässt oder hinzufügt oder im Zweifel über eine Sache ist und nicht mehr richtig weiß, was man gemacht hat. Und je mehr man oder umso perfekter man sein Gebet verrichtet und umso mehr Sunnen man macht und umso tiefer man in diesem Gebet verbunden ist und umso langsamer und schöner alles macht, desto mehr wird Shaitan versuchen, bei dieser Person Zweifel ins Gebet zu bringen oder Einflüsterungen. Nicht Zweifel, Einflüsterung. Und dass du dann halt irgendwann eine Sache unterlässt, hinzufügst oder Zweifel hast. Deswegen wirst du bei vielen Menschen, und Allah weiß es am besten, bei vielen Menschen, die einfach, ich sag mal, einfach so beten, weil sie es so traditionell einfach gelernt haben, so husch, husch, komm, Gebetszeit und zack, zack und hoch, runter, wirst du niemals sehen bei denen, dass die Sujud al-Sahwi machen müssen. Weil die fast immer ihre vier Rekka machen, immer alles richtig. Aber Allah weiß es am besten. Auf jeden Fall kamen einmal die Juden zu Ibn Abbas, radiallahu anhu. Und sie sagten zu ihm, die Juden sagten zu Ibn Abbas, radiallahu anhu, wir flüstern nicht in unseren Gebeten, während ihr Muslime flüstert. Und in Klammern, damit meinten sie, zu uns kommt der Shaitan nicht in den Gebeten, aber zu euch kommt er. Ja, damit wollten sie die Muslime so niedrig machen. Was sagte Ibn Abbas, radiallahu anhu? Er sagte, sadaku, sadaku. Sie sprachen die Wahrheit, hat er gesagt. Sie sprachen die Wahrheit. Er sagte, sie sprachen die Wahrheit. Was wird Shaitan, das sagt er weiter, was wird Shaitan schon bei einem Herzen machen, welches ruiniert ist? Ja, er sagte, was will Shaitan bei jemandem machen, dessen Herzen sowieso ruiniert sind? Er kommt zu einem gefestigten Herzen, um es zu zerstören. Das hat er gesagt. Das heißt, warum soll Shaitan bei den Kuffar oder bei den Juden oder den Christen irgendwas machen? Die sind sowieso in der Irre. Er kommt zu den Muslimen, die gefestigte Herzen haben. Und wie gesagt, damit ist gemeint, ihre Herzen sind schon zerstört. Und warum sollte er Shaitan zu ihnen gehen und auf sie im Gebet einflüstern? Er kommt zu jenen, deren Herzen gefestigt sind, um diese zu zerstören. Und die dritte Sache, was wir gesagt haben, von dieser Definition ist, um Ar-Rahman zufriedenzustellen. Wer ist Ar-Rahman? Allah. Um ihn zufriedenzustellen. Warum? Denn du lobpreist Allah dafür, dass er dir die Kraft gibt, deine Ibadah zu vervollständigen. Und du dankst ihm dafür, dass er, subhanahu wa ta'ala, dir die Möglichkeit dafür gibt und gab. Was sind die Ursachen, die Sujud al-Sahwi erforderlich machen? Diese drei. Etwas unterlassen, etwas hinzufügen oder im Zweifel über etwas sein. Heute reden wir über zwei Sachen. Wenn man etwas im Gebet hinzufügt und wenn man etwas unterlässt. Über diese beiden Sachen werden wir sprechen. Zuerst werden wir über das Hinzufügen sprechen. Wenn man im Gebet etwas hinzufügt. Und jetzt muss man hier etwas beachten. Wir müssen beachten, Wenn wir darüber sprechen, dass wir etwas im Gebet hinzufügen, dann meinen wir nur das, was hinzugefügt werden darf, was auch eine Art vom Gebet ist. Damit meinen wir nicht eine Hinzufügung, dass man zum Beispiel alltägliche Sachen spricht. Das ist sowieso nicht erlaubt im Gebet. Ja? Wir meinen Sachen, die man auch normalerweise im Gebet macht. Zum Beispiel, dass man sagt, Fatiha im Ruku, in der Verbeugung. Ja? Man hat Fatiha gesagt, man hat das hinzugefügt an einer Stelle, wo das nicht hingehört. Damit meinen wir nicht Hinzufügungen vom Alltag, dass man sagt, wie geht's oder keine Ahnung. Diese Sachen sind sowieso ein extra Thema. Und das gehört, wenn das extra passiert, können das sogar Auslöscher vom Gebet sein. Das ist ein extra Thema. Wir sprechen nur, wenn wir sagen Zusätze, sprechen wir nur über Zusätze, die auch im Gebet bekannt sind. Ja, das ist klar, inshallah. Also wenn zum Beispiel jemand drei Sajdas macht, drei Niederwerfungen macht. Sajda ist bekannt vom Gebet. Ja? Und er hat eine weitere gemacht als normalerweise. Oder eine Rekka mehr oder eine Verbeugung und so weiter. Was ist dann das Urteil darüber? Und jetzt kommen wir, wie muss man mit Sujud al-Sahu umgehen? Hier gibt es jetzt mehrere Dinge, die man beachten muss. Und inshallah, nachdem wir all diese Unterrichte mit Sujud al-Sahu gemacht haben, keiner muss sich Sorgen machen. Ich werde für alle, inshallah, der Dr. Saleh Saleh, rahimullah, oder seine Schüler, Allahu alam, wer das war, haben im Englischen ein ganz nützliche Chart-Table, wie heißt das so? So eine Tabelle gemacht, wo man alles ablesen kann. Und das werde ich euch, inshallah, kopieren. Das ist dann sehr übersichtlich. Wie gesagt, hier gibt es jetzt mehrere Dinge, die wir beachten müssen. Zum Beispiel. Die Person, die betet, also wir gehen jetzt direkt ins Eingemachte, ja? Die Person erinnert sich nicht an den Zusatz, bis er es beendet hat und danach macht er Sujud al-Sahu. Beispiel. Eine Person betet Dhuhr, ja? Fard, wir reden Fard. Und Dhuhr Fard hat vier Raka, vier Gebetseinheiten. Und er betet 5 anstatt 4. Er betet 5 anstatt 4. Also er hat eine ganze Rekka hinzugefügt. Und er hat sich erst nach dem Teslim, nachdem er Salam gemacht hat, hat er sich daran erinnert, ich habe 5 gemacht. Ja? So ist es für ihn verbindlich und verpflichtend, 2 Niederwerfungen zu machen. Und diese macht er nach dem Teslim, weil er hat sich sowieso nach dem Teslim daran erinnert. Nach dem Teslim macht er 2 Niederwerfungen und gibt wieder Salam. Okay? Ohne Ettehiyat. Ohne Ettehiyat. Also die 2 Niederwerfungen, steht auf und macht dann Teslim sofort. Genau. Also nicht aufstehen und nochmal alles. Nein. Okay. Wir werden das genau aus, so, wie das durchgeführt werden muss. Wenn ich sage, aufstehen müsst ihr so, dann werde ich das auch erwähnen. Wenn ich das nicht erwähne, dann ist das auch nicht der Fall. Und Ettehiyat, diesbezüglich gibt es 2 Meinungen, aber die korrektere Meinung ist, dass es niemals Ettehiyat gibt. Dass das schwach ist, dieser Hadith. Jetzt die zweite Situation. Das war die erste Situation. Er hat 5 Rekka gemacht und hat sich nach dem Teslim erinnert, dass er was hinzugefügt hat. Oder er hat eine Sajda zu viel gemacht. Oder irgendwas zu viel gemacht. Wir sprechen jetzt, und noch was, wir sprechen jetzt von Hinzufügungen nur im Rückenbereich, nur im Säulenbereich. Jetzt sprechen wir nur über Säulen, wenn er eine Säule hinzufügt. Erstmal sprechen wir nur darüber. Die zweite Situation ist, er fügt etwas hinzu, irgendetwas von den Rukun fügt er hinzu. Und jetzt wissen wir auch, warum es wichtig ist, zu wissen, was ist Rukun, was ist Wajibat und was ist Sunnah. Weil wenn du das nicht weißt, dann weißt du auch nicht, wie du dich verhalten sollst bei Sujud al-Sahu. Er fügt einen Rukun hinzu und während er diese Säule ausführt, erinnert er sich, dass es zu viel ist. Ja? Beispiel. Also er betet, er macht gerade diesen Zusatz und während er diesen Zusatz macht, erinnert er sich, dass das zu viel ist. Was macht er jetzt? Beispiel. Er betet Dhuhr und steht für eine 5. Rekka auf. Wie das Beispiel von vorhin. Normalerweise ist 4 Rekka. Aber er steht für eine 5. Rekka auf. Aus Vergesslichkeit natürlich. Und während er steht und rezitiert, merkt er, dass diese 5., dass das zu viel ist. Ja, er steht und ist am Rezitieren und merkt, ich habe doch schon 4 gemacht. Also das ist die 5. jetzt. Jetzt ist es für ihn Pflicht. Für ihn ist Pflicht, sofort das zu stoppen, sich hinzusetzen, ja, sich hinzusetzen. Und wenn er absichtlich weitermacht, obwohl er weiß, das ist falsch, wird sein ganzes Gebet ungültig. Dann muss er später das ganze Gebet wiederholen. Während er das merkt, muss er sofort stoppen, sich hinsetzen, Teslim machen. Sofort Teslim machen, dann Sujud Sahu und dann Teslim. Okay? Also er hat jetzt Fatiha zum Beispiel und dann sagt er zu viel, setzt sich hin, macht Teslim, Sujud Sahu, 2 und wieder Salam. Und das war's. Also Sujud Sahu nach dem Teslim. Nach dem Teslim. Nach dem Teslim. Wenn er beim 5. nicht gestanden hat, dann er merkt es dann sofort runter. Er merkt, wenn er im 5. merkt, oben, Alim Salam runterrückt. Er ist im 5. oben und er merkt zu viel, sofort runter. Salam, Sujud Sahu und Salam. Alaikum Salam. Ohne Etihad. Weil er hat schon Etihad gemacht, 4. Er hat schon seine 4 voll. Verstehst du? Er hat alles fertig. Er hat schon alles fertig. Es gibt kein Etihad mehr, weil er hat hinzugefügt. Ohne Etihad. Ist das klar für alle? Ist klar, inshallah. Da darf es keine Fragen geben. Wenn er vergisst, bei der Rukufita Tahmiyata zu machen. Das ist das andere Kapitel. Das kommt gleich. Das ist eine andere Situation. Er hat hinzugefügt, Achim. Guck mal, er hat 4 Rekka normal. Er ist bei der 4. dann ist sitzen geblieben. Nein. Er hat 4 gemacht. Er hat 4 vernünftig voll gemacht. Ja. Und dann hat er 5. Ja. Dann ist er aufgestanden und dann. Das ist so wie. Achim, ganz kurz noch. Bei dem ersten, wo er nach dem Gebet sich erinnert hat. Hat er den Teslim vor dem Dings? Nein, nach. Also, wir sprechen nur jetzt fast, heute fast nur nach. Okay, nach dem Teslim. Ja. Heute gibt es, glaube ich, nur 2 Situationen, wo vor dem Teslim ist. Nein. Allahu alam. Werden wir sehen. Okay. Aber ich sag euch das auch immer. Ja. Inshallah. Das war 2. Situation, ja? Jetzt kommt 3. Situation. Von den Zusätzen ist es auch, dass du Teslim machst, bevor du, jetzt passt auf, von den Zusätzen ist es auch, dass du Teslim machst, bevor du mit dem Gebet eigentlich fertig bist. Das ist von den Zusätzen, weil du den Teslim hinzugefügt hast an eine Stelle, wo es nicht hingehört. Ja, das zählt zu den Zusätzen. Beispiel. Du machst ein Gebet, was 4 Rekka hat. Dohor Fard. Ja? Was 4 Rekka hat. Und du setzt dich im 3. hin und denkst, das ist dein 4. Rekka. Und machst Salam im 3. Du machst Salam im 3. Dann erinnerst du dich, ja? Dann erinnerst du dich. Nun musst du zu der 4. Rekka hoch und musst diese noch machen. Ganz normal, du machst eine Rekka normal. Dann machst du Teslim, dann machst du Sujud Sahu. Nach dem Teslim. Du hast 3 gemacht, obwohl du 4 machen musst. Hast Salam gegeben, dann hast du dich erinnert, wenn eine kurze Zeit vergangen ist. Und kurz hier gibt es große Ikhtilaf bei den Gelehrten. Ganz groß, also frag mich nicht. Manche sagen 2-3 Stunden kannst du noch machen. Aber was dann? Ach so, nee, da haben wir letztes Mal Diskussionen. Da gibt es ganz große Ikhtilaf, ganz groß. Manche sagen, wenn du aus Moschee noch nicht raus bist, dann kannst du machen und. Allahu alam. Ja? Ramadan, ich und Nurdin. Abdullah meinte, nee, ist zu spät. Aber wie viel ist vergangen? Ah, über 20 Minuten oder so. Ja. Bagdad meinte so, nein, kannst jetzt noch. Ja. Und dann sagt Bagdad zu Nordin, geh doch Rahman, hier, Abdussalam fragen, in Fiqh ist er, mashallah, stark. Gut, ja. Dann geht nur den fragen, sagt er, nee, kannst jetzt noch machen. Und dann einen Tag später hat Abdullah hier, erstmal von der Gemeinde von Sheikh Al-Uthaymin geholt und er meinte auch, dass das zu spät war. Wenn es zu spät ist, dann... Bruder, ich habe heute so viel gelesen von so vielen Shuyuch, du kannst dich nicht festlegen, Achi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sagt, sogar wenn du ganz spät dich erinnerst, egal. Geht. Deswegen, da gibt es so große Ikhtilaf, Achi. Allahu alam, ich weiß es nicht. Aber wenn auf jeden Fall 10 Minuten oder so vergangen ist, inshallah kein Problem. Ja, du hast 3 Rekka gemacht und du dachtest, du hast 4 gemacht. Du machst Salam, gehst, redest mit einem, dann sagst du, ey, ich habe nur 3 gemacht. Dann gehst du sofort zurück, machst 1 Rekka ganz normal, Teslim, also 1 Rekka mit Ettehiyat und so, Teslim, Sujud Sehu, Teslim. Okay? Okay. Nach Teslim, Sujud Sehu. Also wenn du dich vorher erinnerst. Doch. Für den Punkt, was du jetzt gesagt hast. Bitte? Also wenn dir das vorher einfällt. Dazu kommen wir. Inshallah. Dazu kommen wir, inshallah. Also nach Sehu, dann machst du selbst. Bruder, du machst ein Rekat, bis jetzt im Ettehiyat dann. Dann machst du Salam, nach dem Teslim dann, Sujud Sehu, und dann wieder Salam. Okay? Ich glaube, das werden mehr uns. Bitte. Nein, du kannst. Dazu kommen wir auch noch. Dazu kommen wir auch noch. Du kannst 2 machen nachher. Ja, du kannst 2 machen. Ist kein Problem. Aber dazu kommen wir auch noch inshallah. Dritte Situation ist klar. Weiter. Vierte Situation. Von den Zusätzen ist es auch. Ja? Von den Zusätzen ist es auch, dass man etwas Erlaubtes vom Gebet sagt. Man sagt etwas Erlaubtes vom Gebet, aber an einer falschen Stelle. Das zählt zu den Zusätzen. Beispiel. Die Fatiha zu sagen, ist erlaubt, ja oder nein? Ja. Ja, ist erlaubt. So. Du sagst das aber im Ruku. Ist das falsche Stelle für Fatiha? Ist falsche Stelle für Fatiha. Jetzt ist das ein falscher Platz. Oder man sagt zum Beispiel Teshahud im Stehen. Ja, Shaitan kommt und du sagst Ettehiyat und das ist falsch. Ja? Im Stehen. In diesem Fall, und jetzt gut aufpassen, ist der Sujud Sehu eine Sunna und nicht verpflichtend. Ist eine Sunna und nicht Pflicht. Okay? Eine Sunna und nicht Pflicht. Warum? Denn der Ursprung dieses Zusatzes ist erlaubt. Der hat eine Basis. Der Ursprung ist erlaubt. Aber an einem falschen Platz. Deswegen ist Sujud Sehu eine Sunna und nicht Pflicht. Jetzt fassen wir zusammen. Von diesen Rukun. Wenn der Zusatz eine Tat ist, damit meine ich Tat mit dem Körper, Bewegung, eine Bewegung ist, und keine Aussage, dann ist es Pflicht, Sujud Sehu nach dem Teslim zu machen. Und wenn es eine erlaubte, legale Aussage ist, an ihrem falschen Platz, so ist es eine Sunna, Sujud Sehu zu machen. Wenn es eine Tat ist, eine zusätzliche Tat von einer Bewegung, was man mit dem Körper macht, eine Sajda zu viel, ein Ruku zu viel, irgendwie sowas zu viel, dann ist es Pflicht, Sujud Sehu nach dem Teslim zu machen. Und wenn es eine legale, erlaubte Aussage, die eine Basis im Gebet hat, und man macht sie an einem falschen Platz, dann ist es Sunna, Sujud Sehu zu machen. Ist das klar? Klar, bi'idhnillah. Das war das mit den Zusätzen. Okay? Ich habe noch Frage. Bitte. Wenn Sujud ist ja, kann man ja auch Bittgebete machen, ne? Ja. Was ist, wenn man aber aus Versehen im Sujud Rabbir Fili sagt? So aus, man wollte es halt nicht zwischen den Sujud machen, aber man hat aus Versehen im Sujud gemacht. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ja. Du hast... Aber normalerweise ist das ja auch trotzdem erlaubt. Man kann, Rabbir Fili ist ja auch ein Bittgebet. Ach so, meinst du das? Ja. Allahu alam, weiß ich nicht. Okay. Es gibt doch ja den Dua. aqrabu yikunu minkunu adu fawasaj wa akthar ad-du'a. Ja. Und er macht das vor den Subhan Rabbi al-A'la. Also aus Versehen nicht mit der Absicht mit Du'a. Ich verstehe, was du meinst. Allahu a'la. Wenn die Brüder das wissen, bitteschön. Wir machen jetzt weiter mit den Unterlassungen. Wenn man was unterlässt. Wenn man etwas unterlässt, das kann, man kann einen Rukun unterlassen oder einen Wajib unterlassen, ja, oder eine Sunna unterlassen. Diese Sachen kann man unterlassen. Also drei Fälle. Eine Säule, eine Pflicht oder eine Sunna, also etwas Freiwilliges. Das kann man alles unterlassen im Gebet. Jetzt bitte wieder aufpassen, weil wir fangen sofort wieder mit diesen Beispielen und so an. Wenn man einen Rukun unterlässt, muss man zu diesem Rukun zurückkehren, solange man nicht im nächsten Rekka an derselben Stelle ist, was man vergessen hat. Ja? Gleich kommen Beispiele, inshallah. Wenn er die nächste Rekka erreicht hat und bei dem Rukun ist, bei der Säule ist, die man vorher im vorherigen Rekka unterlassen hat, so wird diese Rekka die vorherige ersetzen. Und die vorherige wird nicht gezählt, ist gecancelt, ist ungültig. Beispiel. Da ist eine Person, er macht Gebet und rezitiert Al-Fatiha. Und dann geht er direkt zum Sujud. Er macht Fatiha und geht direkt runter zum Sujud. Was hat er vergessen? Verbeugung. Und alles, was danach kommt. Ja? Aber das Erste, was er vergessen hat, ist Verbeugung. So. Dann geht er hoch nach dem Sujud und macht jetzt Ruku. Dann erinnert er sich, daran, dass er im ersten Rekka kein Ruku gemacht hat. Also im Ruku, er betet normal weiter, er hat Sujud gemacht, kommt zu zweiten. Er macht Fatiha, geht zu Sajda, hat kein Ruku gemacht. Kommt hoch, betet weiter normal, seine zweite Rekka, betet weiter. Und im Ruku erinnert er sich, im ersten habe ich kein Ruku gemacht. Das ist die Situation. Okay? Das ist die Situation jetzt. Im Ruku erinnert er sich, dass er im ersten Rekka kein Ruku gemacht hat. Nun wird diese Rekka, wo er jetzt ist, das wird seine erste. Oder vorherige, wenn das zum Beispiel in der dritten passiert ist und er ist jetzt viert, dann wird das die dritte. Verstanden? Da, wo er jetzt ist, das wird die vorherige Rekka. Und ab da an zählt er weiter. Das war jetzt Pflichtgebet. Ne? Pflicht. Wir sprechen nur Pflicht. Ja, die zweite Rekka wird ihren Platz von der ersten, von der vorherigen einnehmen. Okay? Und jetzt, also wie gesagt, einer betet, geht zum Sujud, ohne Ruku gemacht zu haben. Nach dem Sujud geht er hoch. Betet normal weiter, macht dann Ruku und im Ruku erinnert er sich, dass er in dem vorherigen Rekka keinen Ruku gemacht hat. Nun macht er von dort aus weiter und diese Rekka, wo Ruku weg war, wird ungültig. Ja, diese, wo Ruku weg war, ist ungültig, wird nicht gezählt. Und diese Rekka, die er jetzt macht, wird Ersatz für die vorherige. Das ist klar, inshallah. Warum ist das so? Weil er muss sowieso in den Rukun zurückkehren. Und wenn er schon im Rukun ist, den er vergessen hat, ist er ja schon da. Also das heißt, er gibt es nichts mehr zurückzukehren, er ist schon da in dem Rukun. Zum Beispiel in der Verbeugung. Genau. Ein weiteres Beispiel. Gleiche Situation. Er vergaß wieder Rukun. Also nach dem Unterricht, keiner vergisst mehr Ruku. Inshallah. Er vergaß wieder Ruku. Wieder Verbeugung hat er vergessen. Und während er jetzt im Sujud ist, erinnert er sich aber daran, dass er Ruku vergessen hat. Also er ist im Sujud, ja, er hat Fatiha und direkt runtergegangen zur Niederwerfung. Und in der Niederwerfung hat er sich erinnert, ich muss Verbeugung machen, ich muss Ruku machen. Was muss er jetzt machen? Jetzt muss er sofort, da wo er ist, abbrechen. Sofort abbrechen und zu dem zurückkehren, was er verpasste. Also zu dem Ruku zurückkehren. Und von dort auf seine Rekka weiter aufbauen, wie normal. Also nicht Ruku und dann wieder Sujud. Ruku, hoch und alles mögliche. Ja? Und dann macht der Sujud Essehu nach dem Teslim. Nach dem Teslim. Bei dem ersten auch. Bei dem ersten auch, nach dem Teslim. Das ist klar bis hier, inshallah, ja? Nur wenn man das, wenn man sich daran erinnert, oder dass man vergessen hat, und wenn man am Überlegen ist. Zweifel. Das kommt das an, ganz, das ist 2-Stunden-Kapitel. Zweifel. Das kommt nächsten 2 Unterricht, inshallah. Heute sprechen wir keine Zweifel an. Heute ist alles mit Yaqin, mit Sicherheit. Ja, heute ist mit Sicherheit. Okay, jetzt ein weiteres Beispiel. Wenn er sich erinnert, dass er eine Säule weggelassen hat, einen Rukun weggelassen hat, aber nach dem Teslim erinnert er sich daran. Ja, er hat gebetet, alles ist fertig, Salam gemacht und jetzt erinnert er sich, ich habe Ruku vergessen. Oder ich habe Sajda vergessen. Eine Säule. Ich habe das vergessen. Das eine Säule. Was dann? Jetzt aufpassen, weil das ist nochmal jetzt unterteilt. Erstens. Aber ist ganz leicht. Erstens. Wenn die Säule, die er vergaß, im letzten Rekka war, im allerletzten Rekka von dem Gebet, ja, dann geht er zu der Säule zurück, macht von dort aus normal weiter, gibt Teslim und macht Sujud Sahu nach dem Teslim. Okay, ich habe jetzt 3 Rekka normal, vernünftig, sauber gebetet, alles richtig. 4. Rekka habe ich Ruku vergessen. Bete und mach Ettehiyat, mach mein Salam. Und dann fällt mir ein, ich habe Ruku vergessen. In der wo habe ich das vergessen? In der letzten Rekka vom Gebet. Das ist, wir sprechen jetzt hier, letzte Rekka vom Gebet. Was mache ich? Ich gehe zum Ruku, mache von dort aus mein Gebet weiter, mit Ettehiyat, dann Teslim, dann Sujud Sahu, dann Teslim. Okay? 2. Situation. Die Person hat eine Säule vergessen, aber nicht in der letzten Rekka, sondern in der 3., 2., 1. hat er irgendwas von Säulen vergessen. Was macht er jetzt? Dann steht er auf und macht eine komplette Rekka. Ja? Steht auf, macht eine komplette Rekka. Auch wenn er Ruku vergessen hat. Egal was von Säulen er vergessen hat, er steht auf, macht eine komplette Rekka, gibt Teslim und macht dann Sujud Sahu. Nach dem Teslim. Das ist klar, inshallah. Komplette Rekka, meinst du jetzt nur die... Nein, komplette Rekka, ganz von oben, alles. Von oben nach unten? Ja, Fatiha und so weiter und so fort. Aber dann, den man dann auch einen Fehler gemacht hat. Zum Beispiel bei 3 braucht man ja keine Samen-Sura zu lesen, ne? Bitte? Bei der 2. liest man ja alles Sura. Ach so, das ist sowieso Sunnah. Ja. Okay. Ja? Aber ob man jetzt danach eine Sura liest oder nicht, Allahu Alam, weiß ich nicht. So, das ist klar, inshallah. Also jetzt gab es hier 3 Situationen. Bei den Unterlassungen gab es 3 Situationen, was wir gesagt haben. Man erinnert sich, bevor man die gleiche Säule in der nächsten Rekka erreicht hat, wenn das so ist, dann geht man zurück zu der Säule. Also, man hat eine Säule vergessen, man fängt mit der nächsten Rekka an und bevor man die gleiche Säule erreicht hat, erinnert man sich, ich habe da diese Säule vergessen, dann geht man zu dieser Säule zurück, macht von dort aus weiter, gibt Sujud Sahu nach dem Teslim. Zweites du, ja. Also, wenn du zum zweiten aufstehst und du bist noch nicht im Ruku, du bist bei Qiyam. Aber was hast du vergessen? Du musst Ruku erst. Du hast vergessen. Okay. Zum Beispiel. Und du bist im Qiyam, dann brauchst du nicht. Dann kannst du wieder zurückkehren, ne? Guck mal, du bist im Qiyam, mhm. Ne? Du rezitierst Fatiha und du erinnerst dich, ich habe Ruku vergessen. Mhm. Dann machst du sofort Ruku, weil du nicht im Ruku bist. Okay, also ja? Hängt das nicht vom Rekka ab, sondern von der Position. Genau. Zweite Situation. Man erinnert sich nachdem oder wenn man an der gleichen Säule ist im nächsten Rekka. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Man erinnert sich nachdem oder wenn man in der gleichen Situation ist, in der gleichen Säule im nächsten Rekka. Dann ist die vorherige ungültig und die jetzige ersetzt die vorherige. Und dann zählt man von dort aus weiter und macht Sujud Sahu nach dem Teslim. Dritte Situation hatten wir und diese Situation war in zwei geteilt. Dritte war in zwei geteilt. Man erinnert sich nach dem Teslim, dass man einen Rukun vergessen hat. Ja? Dann gab es zwei Sachen. Erstens haben wir gesagt, wenn es die letzte Rekka war, dann geht man zurück zu dem Rukun, den man vergessen hat, und macht von dort aus weiter und gibt Sujud Sahu nach dem Teslim. Zweite Situation war, wenn der Rukun, den man vergessen hat, nicht in der letzten Rekka war, das heißt 1, 2 oder 3 bei einem 4 Pflichtgebet, dann macht man eine komplette Rekka, gibt Teslim und macht dann Sujud Sahu. Das verstanden mit den Säulen? Alhamdulillah. Den macht man dann nach dem letzten Tashahhud. Was macht man nach dem letzten Tashahhud? Die Satz Niederwerfung. Aber bei was? Genau. Bei was? Bei welcher Situation? Ja, generell. Oder, nein, macht man die auch manchmal vorher? Ja, manchmal auch vorher. Ja? Mhm. Manchmal auch vorher. Dazu kommen wir inshallah. Okay. Bis jetzt hatten wir noch keinen Mal vorher. Aber kommt inshallah. So, jetzt sprechen wir über das Vergessen einer Pflicht. Das Vergessen einer Pflicht. Hier ist zuerst muss man hier wissen, oder ist ein Punkt vom Vorteil, wenn man das weiß. Bismillah wird das vom Vorteil sein. Die Gemeinsamkeit von Rukun und Wajib, in diesem Thema jetzt, ist, wenn man eins von beiden absichtlich unterlässt, so ist das Gebet ungültig. Ja? Wenn man eins von beiden absichtlich unterlässt, ist das Gebet ungültig. Der Unterschied zwischen den beiden ist, bezüglich des Rukun, wenn man ihn vergisst, muss man den Rukun nachholen. Auf jeden Fall, egal wie, du musst dann entweder nachher eine ganze Rekka beten oder zurück zum Rukun, du musst den Rukun nachholen. Und bei der Pflicht, wenn man diese vergisst, so gleicht man das aus mit Sujud Sahu. Muss nicht nachgeholt werden. Und dazu geben wir jetzt Beispiele inshallah. Erstens. Jemand unterlässt, aus Vergesslichkeit natürlich, jemand unterlässt den ersten Tashahhud. Wir haben gesagt, der erste Tashahhud ist Pflicht. At-Tahiyyat, ja? Erster Tashahhud ist Pflicht. Außer natürlich bei einem Gebet von Fard von zwei Gebetseinheiten. Das ist bei Fajr der Fall. Da ist keine Pflicht, da ist Säule. Weil das der letzte Tashahhud ist. Aber was 4 oder 3 hat, ist der erste Pflicht. So, man unterlässt diesen aus Vergesslichkeit. Jetzt gibt es hier verschiedene Situationen. Aber alle diese Situationen, wovon wir jetzt ausgehen, beziehen sich alle auf das Gleiche. Und zwar die Situation ist die folgende. Einer hat den ersten Tashahhud vergessen. Wo es 2 Tashahhud gibt, hat einer den ersten vergessen. Okay? Jetzt. Die Situation ist so. Er macht 2 Niederwerfungen. Dann muss er sitzen und At-Tahiyyat lesen. Richtig? Jetzt ist es so. Wenn er sich entschlossen hat, im Kopf hat er sich entschlossen, er will aufstehen. Er muss sitzen. Er muss sitzen, At-Tahiyyat lesen. Er hat sich aber entschlossen, aufzustehen. Und seine Oberschenkel haben sich noch nicht von der Wade getrennt. Ja? Weil wenn du aufstehst, dann trennen sich Oberschenkel und Wade. Kontakt, gibt es keinen Kontakt mehr. Die haben aber noch Kontakt, ja? Oberschenkel und Wade haben noch Kontakt und haben sich nicht getrennt. Dann kehrt er zurück zu dem Teshahud, macht diesen und auf ihm ist nichts. Kein Sujud, das zählt gar nicht. Zählt, ganz normal. Also so, und dann fällt ihm das ein. Ist noch Kontakt, oder? Ja. Fällt ihm ein, setzt sich hin, macht Ettehiyat, kein Sujud, gar nichts. Zweite Sache, gleiche Situation. Wieder er hat Teshahud vergessen. Wenn er sich erinnert, während seiner Bewegung zur nächsten Gebetsposition, ja? Während seiner Bewegung zur nächsten Gebetsposition, also in diesem Fall, wo er aufsteht, dann muss er zurück, aber nur so lange muss er zurück, bevor er aufrecht steht. In diesem Beispiel jetzt. Das heißt, bis hier, wenn du dich bis hier erinnerst, musst du zurück. Wenn du dich bis hier erinnerst, musst du zurück. Weil das ist aufrecht. Okay. Wenn du dich bis hier erinnerst, musst du zurück. Okay. Okay, dann musst du zurück, aber die zwei zum Schluss. Das kommt jetzt. Niederwerfen. Dann musst du zurück. Und nicht, wenn er aufrecht steht. Dazu kommen wir auch gleich. Du musst zurück und dann machst du alles normal weiter und machst Sujud Essehu nach dem Teslim. Du machst das ganze Gebet normal weiter, ja. Gibst Salam, dann zwei diese Niederwerfungen und nochmal Teslim. Und nochmal Teslim. Khalas. Dritte Situation. Gleiche Ausgangslage. Wieder Teshahud vergessen. Wenn er sich nun erinnert, nachdem er voll und ganz und aufrecht steht, ganz gerade, ja, wie wenn er schon drittes Thema will, dann ist es verboten, dass er zurückgeht. Dann ist es verboten, dass er zurückgeht. Und weitermachen. Der steht, also, du hast vergessen, du musst Ettehiyat machen, aber du hast vergessen. Ettehiyat ist Pflicht. Du hast vergessen, stehst, jetzt fällt dir das ein. Du darfst nicht zurück. Ist verboten, dass er zurückgeht. Du darfst nicht zurück. Du machst alles normal weiter. Und in diesem Fall macht der Sujud Sahu vor dem Salam. In diesem Fall macht er vor dem Salam. Als Ausgleich, was er unterlassen hat. Ja, als Ausgleich, was er unterlassen hat. Okay, also nach dem letzten. Nach dem letzten Ettehiyatu und Allahumma Salli und so. Mhm. Vor dem normalen Salam machst du Sujud Sahu zwei Stück und dann machst du Teslim. Okay. Ja? Erste vor dem Teslim. Warum ist das so? Als Ausgleich, weil du hast was vergessen. Und hier sehen wir, du bist nicht zurückgegangen zum Rukun, zur Pflicht. Normalerweise bei Rukun musstest du immer zurückgehen zu der Säule. Und nicht wiederholt. Du hast einfach Sujud Sahu gemacht. Aber jetzt kommen manche Schlauberger und sagen, Sujud Sahu ist schneller als Fatiha. Fatiha ist Rukun, Entschuldigung. Sujud Sahu ist schneller zum Beispiel als Rabbi Ghfirli. Ja, einmal zu sagen. Oder Subhan Rabbi al-Azim oder so. Ich lasse das weg, mach Sujud Sahu und habe ich Zeit gespart. Also extra. Aber wir haben vorher gesagt, wer extra was von Rukun oder Pflicht unterlässt, sein Gebet ist ungültig. Das heißt, gibt es keine Tricksereien. Ist ja klar, ja? Ja, für dich ist klar. Für, was meinst du, für wie viele nicht klar ist? Ja, wenn man extra irgendwas aus dem Gebet, ist ja klar, dass es nicht gesund ist. Ja, Alhamdulillah, da, bei dir dann ist gute Dings. Ja. Akida, dann ist gut. Bei jedem ist nicht klar, Achi. Aber hier in diesem Fall war vor dem Salam. Das heißt, und dieses Beispiel, was wir jetzt genommen haben, gilt für alle Pflichten, für alle Wajibat. Für alle Wajibat gilt das. Das ist für alle anwendbar. Ist das klar? Noch ein Beispiel. Die Person ist im Ruku. Die Person ist im Ruku. Und er vergisst, was zu sagen? Subhana Rabbi al-Azim. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Die Person ist im Ruku. Und er vergisst, Subhana Rabbi al-Azim zu sagen. Subhana Rabbi al-Azim zu sagen, ist eine Pflicht. Er vergisst das. Ja? Jetzt gibt es hier drei Situationen, was wir gesagt haben. Ich komm nicht mit. Kannst du, Bruder, ja, besser aufschreiben. Besser aufnehmen beim nächsten Mal. Du bist im Ruku und Subhana Rabbi al-Azim hast nicht gesagt. Und jetzt hast du dich entschlossen, hochzukommen. Im Kopf hast du dich entschlossen, hochzukommen. Aber du hast dich noch nicht bewegt. Du hast dich noch nicht bewegt. Du hast dich zwar entschlossen, so, ich komme jetzt hoch, aber du hast noch nicht gemacht. Okay? Weil bevor du was machst, entschließt du dich dafür. Nia ist immer vor den Taten. Auch wenn das viele Muslime nicht verstehen. Weil wenn du Glas trinkst, hast du dich in deinem Kopf entschieden, ein Glas zu nehmen. Und du sagst nicht, Nebeitu, und Glas und so. Du bist hier und Subhana Rabbi al-Azim hast vergessen. Und jetzt willst du hochkommen, aber du sagst, ah, ich habe vergessen. Dann sagst du, Subhana Rabbi al-Azim, alles normal weiter, kein Sujud al-Sahwi, gar nichts. Weil ist ja nicht so passiert. Zweite Situation. Du hast vergessen, Subhana Rabbi al-Azim zu sagen. Und du gehst hoch. Und während der Bewegung, was ist die nächste Position? Stehen. Das heißt, wieder aufrecht stehen. Es gibt Situationen, wo du, zum Beispiel bei Subhana Rabbi al-Azim, der nächste, nicht dass einer dann sagt, bevor er aufrecht steht. Das hier ist, bevor er aufrecht sitzt. Nicht, ihr müsst ein bisschen noch denken. Das ähnliche Prinzip im Grunde genommen. Anwendbar, auf alles gleich anwendbar. Hier, bevor er aufrecht, während der Bewegung, aber bevor er voll und ganz aufrecht steht, erinnert er sich, ah, ich habe Subhana Rabbi al-Azim vergessen. Zurück, Subhana Rabbi al-Azim, alles nochmal weiter. Und Sujud al-Sahu nach dem Teslim. Dritte Situation. Er erinnert sich, wo er schon aufrecht steht. Verboten, zurückzukehren. Normal alles weiter. Und Sujud al-Sahu vor dem Teslim. Genau. Jetzt kommen wir noch zu der Sache. Und das geht schnell, inshallah. Jetzt kommen wir zu der Sache. Wenn einer eine Sunna unterlässt. Wenn einer eine Sunna unterlässt. Egal, ob diese Sunna eine Aussage oder eine Tat ist. Was ist zum Beispiel eine Tat mit dem Körper? Hände heben. Bei Takbiratul Ihram, Hände heben. Bei zum Ruku, Hände heben. Ist eine Sunna. Ja. Das, alles mögliche, was wir so machen, viele Sachen, nicht alles mögliche, viele Sachen, die wir machen, sind Sunna von Taten. Von Aussagen zum Beispiel, Dua, Subhanaka und so weiter, ja? Solche Sachen, ja. So ist es nicht Pflicht, weil die Sunna war nicht Pflicht, und es ist auch nicht Pflicht, dass er Sujud al-Sahu macht. Das ist so, wenn man absichtlich eine Sunna unterlässt von dem Gebet, ist das Gebet trotzdem gültig. Ja? Ist nicht Pflicht. Aber wie auch immer, es ist für ihn erlaubt und sogar empfohlen, dass er Sujud al-Sahu macht, wenn man eine Sunna unterlassen hat. Aber es gibt hier eine Bedingung, wann diese Person Sujud al-Sahu machen soll. Und zwar, wenn er diese Sunna, die er unterlassen hat, wenn er die normalerweise auch macht. Nicht, dass einer jetzt wieder sagt. Also wenn er sie aus Versehen unterlassen hat. Genau, aus Versehen. Nicht, dass einer sagt, Subhanike dauert 15 Sekunden, Sujud al-Sahu dauert 8 Sekunden, ich lasse Subhanike, mach Sujud al-Sahu. Nicht solche Taktiken. Ne. Jüdische Tricksereien. Falsch. Ja, das ist von denen. Ja, das ist von denen. Subhan, ja, ist so. Falsch. Sondern aus Gewohnheit. Ja, ne, er macht das immer aus Gewohnheit. Was machen wir immer? Takbiratul Ihram, immer Hände heben. Wann habt ihr das gelassen? Nie. Oder Subhanik und solche Sachen. Das heißt, es gehört zu seinen normalen Gewohnheiten, dass er das macht. Und wenn er das normalerweise so macht und erinnert sich vor dem Salam, dass er das vergessen hat, dann macht er Sujud al-Sahu vor dem Teslim. Vor dem Teslim. Wenn er eine Sunna unterlassen hat, die er normalerweise macht, macht es Sujud al-Sahu vor dem Teslim. Und das nächste Mal, bi-idhnillah, sprechen wir über Shak, über Zweifel. Fahrt. Der Vorbeter beispielsweise macht den Fehler. Hallo, Onkel. Die Jemaat hinter ihm. Darüber sprechen wir auch in das alles extra. Eine Sache noch, wenn ihr alleine betet, zum Beispiel, wie gehe ich zu Rukun zurück? Kein Allahu Akbar, gar nichts. Du stehst einfach auf und machst. Aber wenn du Vorbeter bist, nur ganz kurz, wenn du Vorbeter bist, sagst du Allahu Akbar, damit die anderen das merken. Alles klar. Ja? Nicht zu warnen, ja. Nein, Subhanallah sagen die hinter dir. Ja. Wenn die was gemerkt haben. Aber wir kommen dazu inshallah extra, wie die beten. Ja, inshallah. Subhanak Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.